Der kleine Kobold Pumuckl, der muss einfach alles ausprobieren. Ganz gleich, ob es ihm schadet oder nicht. Es ist wirklich schrecklich mit ihm. Diesmal war er auf Zigaretten neugierig. Na, ihr könnt euch vorstellen, dass das einem kleinen Kobold nicht gut bekommt. Bekommt es doch genau genommen schon erwachsenen Leuten nicht. Dabei wollte er eigentlich brav sein, weil der Meister Eder zwei alte Freunde zum Kartenspielen eingeladen und vorher zu ihm gesagt hatte: Also, Pumuckl, wenn's schön brav bist, dann kriegst hinterher die ganze Tafel Milchschokolade. Die ganze Tafel? Die ganze, jawohl. Also, da bin ich ja gleich auf der Stelle brav. Ja? Das heißt, also, wenn ich vielleicht erst mal probieren darf, ob die Schokolade auch wirklich zum Bravsein gut ist. Na, ich hab gesagt, hinterher. Ich kenn dich nämlich. Ja, du kennst mich, aber ich kenne die Schokolade nicht und deshalb muss ich sie erst kennenlernen. Und man lernt Schokolade am besten kennen, wenn man ein Stück davon versucht. Also dann, von mir aus. Ja. So, hier. Aber zuerst versprichst mir, dass du den ganzen Abend nicht eine einzige Spielkarte runterwirfst. Nein, nicht eine einzige. Also da gebe ich dir mein großes Klabauter-Ehrenwort. Gut. Und dass du auch nicht eine Karte, die auf dem Tisch liegt, plötzlich woanders hinschiebst. Nein, mach ich nicht. Ein Kartenspiel ist nämlich eine Ehrensache. Wenn da plötzlich eine Karte woanders ist, dann meint man, es hätte einer gemogelt. Nein, das soll niemand meinen. Auch da gebe ich dir auch, also ganz persönlich, mein großes Klabauter-Ehrenwort. Gut, dann kriegst du ein Stück Schokolade zum Vorherprobieren. Ja. Schmeckt sehr nach brav sein wollen. Wann bekomme ich das nächste Stückerl? Also in meinem Bauch, da ist nämlich so eine große Lücke für mehrere Stücke. Du kriegst es hinterher. Ja, wie lange hinten ist denn hinterher? Ja, wenn wir mit den Spielen fertig sind und wenn du wirklich brav warst. Ach. Dauert ja nicht lang. Ach. Wir spielen nicht länger wie 2 bis 3 Stunden. Wir müssen schließlich ja alle morgen wieder arbeiten. Ja, aber 2 bis 3 Stunden. Ja, das ist so lang. Das sind ja nicht viele Stunden. Das sind ja so viele Stunden. Herr Pumuckl, jetzt du nicht lang rum, gell? Entweder du bist brav, dann kriegst du hinterher die Schokolade, oder ich sperre dich gleich runter in die Werkstatt. Du kannst dir's aussuchen. Also gut, dann suche ich mir die Hinterher-Schokolade aus. Hinterher-Schokolade ist besser als Gleich-Werkstatt. Obwohl Gleich-Schokolade und Hinterher-Werkstatt das allerbeste wäre. Aber das darf ich mir ja leider nicht aussuchen. Zu dumm ist das alles. Naja, der Kobold kann nicht alles haben. Am Abend sind also Herrn Eders Freunde, der Bernbacher Schorsch und der Schmidt-Gustl, gekommen. Sonst spielen die drei ja immer an ihrem Stammtisch Karten, aber das Lokal war in dieser Woche geschlossen. Nach der üblichen Begrüßung fingen die drei auch gleich zu spielen an. Auf Pumuckls Betteln hin hat der Meister Eder die Türe vom Wohnzimmer und die von der Küche nur angelehnt, sodass der kleine Kobold wenigstens die Stimmen hören konnte und sich nicht so verlassen vorkam. Du bist dran, Schorsch. Wie heißt denn das schöne Spiel? Bei der Karten. Lass mir den Hund schön. Gut. Raus kommst auch selber. Schellen ist ein dummer Name für einen Hund. Das sehen. Der hat die ganze Flöten. Der fieselt und hat noch Strich und Faden. Hunde, Flöten, Faden. Dabei haben sie bloß dumme Papierkarten in der Hand. Und den. Nur wie Reh mit der Kugel. Die haben bestimmt auch keine Kugel. Das ist kein Kartenspiel, sondern ein Lügenspiel. Herrschaften, wo bleibt's Geld so lang? Ja, da. Und wo bleibt die Schokolade so lange? Ach, ist das aber lange langweilig. Und Durst habe ich auch. Und eigentlich hat der Meister Eder das Zuschauen nicht verboten. Wenn ich ein bisschen zuschaue und ein bisschen Bier vom Meister Eder trinke und kein bisschen Karten anrühre, dann kriege ich ja trotzdem meine Bravheitsschokolade. Das kann mich ja keiner sehen. Kann ich ja ruhig ins Zimmer gehen. Kann mich keiner sehen, ich kann ins Zimmer gehen. Das reimt sich. Und was sich reimt, das weiß ich schon. Was sich reimt, das ist immer gut. Der Pumuckl ist also durch die spaltbreit geöffneten Türen geschlüpft und hat sich zuerst auf Meister Eders Stuhllehne und dann auf eine Tischkante gesetzt. Ganz brav. Den kleinen Schluck Bier, den der Pumuckl getrunken hat, hat niemand bemerkt. Und so wäre alles gut gegangen, wenn nicht einem der Herren die Zigaretten ausgegangen wären und deshalb der Meister Eder ihm die seinigen angeboten hätte. Versuch doch einmal von den meinigen. Die sind viel besser als alle anderen, darfst man's glauben. Okay. Viel leichter. Das putzt er doch, ey. Nein, ich sag dir's. Seit ich die da rauche, mag ich keine anderen Zigaretten mehr. Probier's, Schorsch. Na ja, dann bediene ich mich halt. Wenn's mir schon so anpreist. Ja. Ja. Na, was sagst du, Schorsch? Ja. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht, ja. Prima ist, das sag ich dir. Also, spielen wir jetzt oder rauchen wir, hä? Also gut, du bist vorn, Gustl. Wie heißt's? Herz heißt's, meine Herren. Ja. Ja, Herzerl fürs Herzerl. Also dann raus, sag, was hast du? Na, schauen wir mal. Ja, weil da her. Ja. Und schon waren die Herren wieder ins Spiel vertieft. Keiner merkte, dass nach einiger Zeit eine noch brennende halbe Zigarette aus dem Aschenbecher verschwand. Schorsch suchte zwar nach der Zigarette, da er aber nicht sicher war, ob er sie in der Aufregung des Spiels nicht doch zu Ende geraucht und ausgedrückt hatte, verlor er weiter keine Worte darüber. Der Pumuckl aber war mit der Zigarette in die Küche zurückgelaufen und beschnupperte sie von allen Seiten. Hä? Meister Eder hat gesagt, dass die viel besser ist als alle anderen. Prima ist sie, hat er gesagt. Warum soll der Pumuckl nicht mal was probieren, was so prima ist? Es riecht aber abscheulich. Aber vielleicht schmeckt Zigarette süß wie Schokolade und riecht bloß wie Zigarette. Vielleicht muss man die Nase zuhalten, wenn man raucht. Obwohl ich eigentlich noch nie gesehen habe, dass der Meister Eder die Nase zuhält. Also mal ziehen ohne zugehaltene Nase. Das schmeckt ja ganz abscheulich. Wie kann man nur... Vielleicht mache ich was falsch. Vielleicht muss man erst hineinblasen und dann wieder herausblasen. Das ist ja genauso schrecklich. Aber vielleicht wird es erst süß, wenn man oft daran zieht. Ja, ich glaube, so ist es. Ich muss ganz, ganz oft daran ziehen und dann wird es wahrscheinlich ganz plötzlich ganz süß und besser wie alle anderen Zigaretten. Und dann wird es ganz prima und... Oh, mein Hals! Was tust denn du mit der Zigarette? Die brennt ja noch. Du brennst mir ein Loch da in die Tischplatte. Ich brenne kein Loch in die Platte. Die Zigarette brennt. Ein Loch in meinen Hals. Ja, sag mal. Hast denn du am Ende geraucht? Ja. Du bist ja... Ja, ich glaube, dass die Zigarette mich raucht. Sag einmal, bist denn du nicht dümmer? Nein, ich bin genauso dumm wie du. Du rauchst ja auch. Okay, das ist doch ganz was anderes. Ich bin ein erwachsener Mensch und mir bekommt manches, was dir nicht bekommt. Ihr... mir ist so komisch. Ja, das kann ich mir denken. Ihr habt getan, als ob Zigaretten so gut schmecken würden. Ich sterbe. Jetzt wirst du gleich bei einem... Beschweiben und sterben. Schmarrn. Sterben tut man nicht. Tu bitte die Zigarette ganz weit. Ja, weg, ja. Ganz weit. Oh, mir ist so schlecht. Ich kann nie mehr Zigarette riechen, nie mehr. Du darfst auch nie mehr rauchen. Dass du aber auch immer was anstellen musst. An alles Mögliche habe ich gedacht. Dass Karten versteckst, dass du was runterschmeißt. Aber dass Zigaretten rauchst, an das habe ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Oh, und ich werde auch nie mehr daran denken. Nie mehr. Essen so lang. Ja, ich komm gleich. Ich muss wieder nieder, Pumuckl. Ja, und du lässt mich hier ganz alleine sterben. Ganz alleine den schrecklichen Zigarettentod sterben. Ach wo, von sterben ist er keine Rede. Pass auf, Pumuckl, da komm her. Leg dich dann her, dann wird's dir gleich wieder besser. Na schau, darfst die Schokolade essen, sobald dir besser wird. Nein, musst nicht warten, bis wir zu eng gespielt haben. Ich mag nie mehr Schokolade. Oh, nie mehr. Müssen wir die holen, Franz? Ist was? Die Karten werden kalt. jetzt bleibst ruhig ein bisschen liegen. Ich komm dann schon wieder rüber, gell? Nein, nicht weggehen, bitte, bitte. Du, Muggel, ich kann nicht anders. Was meinst du, was passiert, wenn ich dir sage, dass mein Kobold von einer Zigarette schlecht worden ist? Nicht zum Ausdenken. Ah, oh, da schau her, du kriegst ja schon wieder eine Farbe im Gesicht. Es wird dir gleich wieder gut. Ich komm schon! Nein, du kommst nicht! Ich habe eine Farbe im Gesicht. Ich habe überhaupt nichts im Gesicht. Bloß meine Nase habe ich im Gesicht und die ist so blass. So, die Zigaretten schmeißen wir weg. Und das Fenster machen wir auch auf. So, und jetzt erwischt schon wieder. Also bis später, Bubu. Nein, bleib da! Bleib! Der Meister Eder ging trotzdem wieder zum Kartenspielen. Dem Pumuckl wurde es zwar tatsächlich allmählich wieder besser, trotzdem tat er sich fürchterlich leid. Der Meister Eder hatte offensichtlich gar kein Gefühl für seinen Kobold, der fast den schrecklichen Zigarettentod gestorben wäre. Und weil sich der kleine Kobold so leid tat und weil er wollte, dass der Meister Eder zu ihm in die Küche kommen sollte, begann er so jämmerlich, wie er nur konnte, zu stöhnen. Und so laut er konnte. Sollten die Männer nur alle vor Entsetzen erstarren. Nun, sie erstarrten keineswegs vor Schreck, aber sie hörten das Gestöhne. Sag sie mal, was hat jetzt da gerade so komisch getan? Hast es du auch gehört? Wie wenn jemand stöhnen tät, gell? Jetzt spiel's doch weiter. Das kann eine Katz im Speicher sein. Nein, das ist keine Katz. Und vom Speicher kommt's auch nicht. Ich spiele ein Solo. Gras heißt's. Schorsch, du bist dran. Also, da muss man doch nachschauen, was das ist. Wenn ich nicht wüsste, dass der Franz ein Junggesell ist und allein in der Wohnung, dann würde ich sagen, da aus der Wohnung kommt's. Na, Gustl, aus der Wohnung von Franz kommt das nicht. Das kommt von der Straßrei. Das geht doch uns nichts an, was auf der Straße passiert. Geh, spiel's weiter los. Was hast du gesagt, ist Trumpf? Gras. Vielleicht kommt's vom Hof draußen rein, dass jemand im Hof liegt, dem es schlecht ist. Ich schau mal nach. Geh, da ist doch nichts im Hof. Erlaubst du aber schon, dass ich mal dein Fenster aufmache und schau. Okay. Hilfeleistung ist gesetzliche Pflicht, gell? Das war's schon. Okay. Siehst du was, Schorsch? Na, bist du direkt vom Haus nicht, aber da beim Eingang vom Vorderhaus, da steht einer. Was seh? Fein grad. Der schwankt ja direkt, da müssen wir helfen. Wer weiß, was der hat. Also ich schau vor, was mit dem Mann los ist. Kommst mit, Gustl, auf alle Fälle. Freilich. Ja, was ist mit dir, Franz? Ich bleib da. Zwei genügen wohl. Da bin ich jetzt wirklich neugierig, was dem fehlt, dass er gar nicht so stellt. Ja. Kaum waren die beiden Freunde draußen, ist natürlich der Meister Eder in die Küche gelaufen. Da hockte der Pumuckl auf dem Tisch, keineswegs dem Sterben nahe, und setzte gerade wieder zu einem neuen Stöhnkonzert an. Der Meister Eder durchschaute sofort das Theater, obwohl der Pumuckl schnell seinem Gesicht so einen richtig schönen, schmerzverzerrten Ausdruck zu geben versuchte. Da spart dir das. Ich hab mir schon beim ersten Stehnere gedacht, dass das ein Theater ist von dir. Das ist kein Theater. Das ist alles ganz schrecklich. Geh zu, ich kenn dich lang genug. Dir ist langweilig und weil ich wieder reingegangen bin, hast du dir das ausgedacht, damit ich wieder rauskomme. Und es ist dir auch gelungen. Ja, wenn aber doch mein ganzer Mund noch nach dieser scheußlichen Zigarette schmeckt und wenn ich doch immer noch keinen Appetit auf Schokolade habe und wenn es mich doch immer zwischendurch so würgt. Ja, das vergeht schon wieder. Und jetzt sind meine Freunde in Hofnass gerannt, weil sie meinen, dass davon jemandem schlecht worden ist. Dabei ist einem ganz da hinten schlecht. Also ich meine, im Hals da hinten. Ja, das geschieht dir ganz recht. Warum musst du auch immer alles probieren, ohne erst zu fragen? Weil man bei vielen Fragen nie zum Probieren kommt und weil deine Freunde sehr dumm geschaut hätten, wenn ich gefragt hätte, oder nicht? Nein, meine Herren, ich stöhne nicht. Daheim stöhne ich schon, ja. weil mein Hausschlüssel nicht mehr da ist. Einfach nicht mehr da. Ja, wen bringen Sie denn da? Das ist ja der Herr Weinzierl aus dem Vorderhaus. Ja. Der ist ja völlig blau. Ja. Der Herr Eder wird mir sicher einen Hausschlüssel schreien. Ja. Schlüssel. Franz, Der Herr hat unbedingt mitkommen wollen, weil er meint, du könntest ihm mit dem Schlüssel helfen. So? Der war's schon, der so gestöhnt hat. Ja, Herr Weinzierl, mit dem Schlüssel, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Wo haben Sie denn Ihren Hausschlüssel? Wo? Wo ich den Hausschlüssel habe? Oh. Die Welt ist groß und weit. Sehr groß und sehr weit. Ja, habt schon in sämtliche Taschen geschaut. Wahrscheinlich hat er ihn in der Tasche. Ich habe keine Taschen. Ich habe nicht. Ich bin leer. Leer. Na, Vollzins, das ist alles. Da, was haben Sie denn da in der Manteltasche? Das ist doch Ihr Haustürschlüssel. Oh. Ja, da ist er, ja. Das ist ja großartig. So, und jetzt gehen Sie heim, Herr Weinzierl, und schlafen Sie noch gut aus. Gute Nacht. Ich danke Ihnen, Herr. Jawohl. Ja, jetzt gehen Sie noch. Ich danke Ihnen. Wir bringen ihn noch vor. Ich glaube, das ist das Scheiteste. Abo, der findet schon heim. Ich bin dafür, dass wir jetzt weiter spielen. Geht zu, kommt sie her. So spannend es der Pumuckl fand, mit diesem sich seltsam gebärdenden Menschen verwechselt worden zu sein, so langweilig fand er es, als die Spieler wieder zu ihren Karten zurückkehrten. Nun, er hätte ja eigentlich ins Bett gehen können, aber diese Vorstellung langweilte ihn noch mehr. So probierte er nach einiger Zeit aus, was wohl geschehen würde, wenn er jetzt wieder mal kräftig stöhnte. Und natürlich hörte man das wieder im Wohnzimmer, obwohl der Meister Eder diesmal die Türen zugemacht hatte. Also, habt ihr jetzt das gehört? Jetzt geht's wieder an. Wir hätten den Herrn Weinzierl doch bis zu seiner Haustür begleiten sollen, damit er sicher reinkommt. Geh, lass doch den besoffenen Kerl. Also, mir macht das nervös, ich kann mir nicht helfen. Mich schon auch, dürft ihr mir's glauben. Ich stell's Radio an, damit wir es nicht mehr hören. Na, wenn's Radio spielt, dann kann ich nicht denken beim Spielen. Aber wenn das so weitergeht, dann kommen wir heute Abend überhaupt nicht mehr dazu. Ich muss doch zum Fenster schauen. Ja, schau. Vielleicht liegt der Weinzierl in seinem Suff im Hof draußen. Na, da liegt keiner draußen. Der Weinzierl ist weg. Ja, Kreuz, Birnbaum und Hollerstamm. Wenn jetzt das nicht gleich aufhört, entschuldigt schon, gell? Aber da gibt's jetzt ein solches Donnerwitz. Sei Staat, Ida. Da vorne rührt sie wer. Was sie da vorne rührt, ist mir ganz wurscht. Da kommt der Herr aus dem Vorderhaus, der schaut auch. Da muss doch was los sein. Hallo, Sie, ist da vorne irgendwas passiert? Nein, warum? Weil da aber jemand so komisch stöhnt. Was nicht sagen? Wo denn? Ja, da bleibe ich nicht im Hof. Na, das ist der Hausmeister. Ja. Der hat mir gerade noch gefällt. Der hat schon normalerweise eine Fantasie, dass man damit 5 Gruselfilme machen kann. Ja, so, jetzt kommt er noch daher. Ganz oben muss da irgendjemand ganz schlecht gehen. Aber wieder hört man es stöhnen, wie wenn es jemand abkrageln darf. Ja, um Gottes Willen, was sie nicht sagen. Geh, übertreib doch nicht so schorsch. Ja, schaurig genug hat es schon gelungen. Ja, was machen wir denn da, Herr Eder? Ja, vielleicht liegt irgendwo unter einem Busch irgendwer. Du schaust doch einmal runter und schaust nach unter die Büsche. Nein, ich schau nicht runter. Oh, plötzlich liegt da ein nackter Leich, wo im Hof in einer riesengroßen Blutlappen. Nein. Hören Sie doch auf. Erstens stöhnt der Leich nicht. Zweitens ist weder wer nackt, noch wer anzogen hinterm Busch. Glaubt's mir, es ist überhaupt nichts los. Überhaupt nichts. Horcht's. Da ist wieder. Ja, da müssen wir was tun. Aber jetzt suchen wir den Hof ab. Ja, und vergesst den Hof daneben nicht. Und lass dich auch kein Ekel aus. Also, Edel, ich verstehe dich wirklich nicht, wie du da noch spotten kannst. Ach, geh, spotten. Was heutzutage alles gibt, ich fürchte mir jetzt tot. Erst gestern habe ich wieder in der Zeitung gelesen. Und nun haben tatsächlich die beiden Freunde des Herrn Eder voller Hilfsbereitschaft, aber auch mit einer gehörigen Portion Neugier und Sensationslust den Hof und den Keller durchsucht. Wie wir alle wissen, vergeblich. Der Meister Eder aber war fuchsteufelswild auf den Pumuckl. Und so hat er die Abwesenheit seiner Freunde zu einem gehörigen Donnerwetter benutzt. Jetzt sag einmal, was fällt dir eigentlich ein? Hältst du so dein Versprechen, dass du brav sein willst? Weißt du überhaupt, was du mit so einer saudummen Geschichte anrichten kannst? Die sind im Stand und holt die Funkstreife. Und vom gemütlichen Abend ist überhaupt keine Rede mehr. Weinen könnte ich, dass ich mit so einem Kobold geschlagen bin. Aber das Weinen hilft ja auch nichts. Da hilft nur eins, ich sperr dich ein. Nein, ich sperr dich ein, und zwar wohin, wo du stehnen kannst und fauchen und blähen kannst, solange du willst. Nein, das tust du nicht. Das tust du nicht. Nein, du, mir ist ja immer noch ganz, ganz scheußlich von der Zigarette. Schau mal meine Nase. Meine Nase ist fürchterlich blass. Keine Spur, rote Backen hast du und Augen, blasse Backen, die blasse Augen. So glitzern. Nein. Da komm her, eingesperrt wirst. Also da komm ich bestimmt nicht her. Da komm ich nicht einmal hin. Doch. Nein. Ich sag's dir im Guten, fang jetzt nicht da an, dass du Fangemeindl spielst mit mir. Komm her, sag. Nein, das tue ich lieber nicht. Aber ich verspreche dir, dass ich kein bisschen mehr... Auf dein Versprechen, Pfeifi. Du hast heute Abend schon einmal dein Versprechen gebrochen. Aber gut, wenn du nicht herkommst, dich erwische ich schon, da pass auf. Wart nur, Pirscherl. Ich sperre dich in den hintersten Keller. Bitte nicht. Doch. Das tust du nicht. Lieber hüpfe ich ja zum Fenster hinaus und bleibe die ganze Nacht im dunklen Hof. Jawohl. Bleibst du jawohl. Nicht gleich da? Nein, ich bleibe nicht. Um Himmels Willen. Jetzt ist der Pfeil gerade zum Fenster hinausgehüpft. Der Meister Eder hat schleunigst die Augen geschlossen und damit ist der Pumuckl unsichtbar geworden und heil im Hof gelandet. Die Küche liegt ja immerhin im ersten Stock. Jetzt aber war es der Meister Eder, der käsebleich vor Schreck war. Mei, hoffentlich ist ihm jetzt nichts passiert. Hoffentlich habe ich die Augen schnell genug zugemacht. Eder! Ah, da kommen die anderen wieder. Jetzt kann ich den Pumuckl nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob er sie vielleicht wehgetan hat. Pumuckl, sag schnell, bis gut runterkommen. Sag schnell, bevor die anderen kommen. Also Eder, hast du was gesehen? Wir haben nichts gefunden. Nein, gar nichts. Also allmählich glaube ich, dass doch ein Nachtgespenst in der Gegend umeinander läuft. Ja, wir haben einen Hausmeister bis zur Wohnungstür hinbringen müssen. Ja, so fürchtet sich der jetzt. Oje. Aber jetzt wird zu Ende gespielt und da kannst du rein von mir aus, wer mag. Ja. Also du gibst. Und so setzten sich die Herren wieder an ihr Kartenspiel und bald hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Das heißt, nur die Gemüter von Gustl und Schorsch. Meister Eders Gemüt wurde immer unruhiger. Er gab gar nicht mehr richtig auf das Spiel Acht, weil er ständig an den Pumuckl im dunklen Hof dachte. Geh, Eder, du hättest doch farbig hinnen müssen. Du hast doch nur ein Herz hinten. Mhm. Ach so, ja, also entschuldigt's. Vorhin hast du auch schon so einen Schnitzer gemacht. Was ist denn? Was horchst denn, Eder? Ah, nix. Darfst du uns glauben, im Hof ist niemand. Nein. Wir haben ganz genau geschaut. Das ist ja auch nichts mehr zum Hören. Das versteht's hier nicht. Wie heißt das Spiel? Herz. Wie oft muss man dir das noch sagen? So, ja. Herz heißt's. Ja. Entschuldigt schon, ich muss einmal schnell zum Fenster schauen. Hast du jetzt was gehört, Schorsch? Also ich nicht. Ja, ich auch nicht. Jetzt sag doch, was du hast, Eder. Nein, ich seh nicht. Jedenfalls nicht vom Fenster aus. Wen denn, um Himmels Willen? Seid's mir nicht böse, aber ich muss in den Hof unterschauen. Also jetzt weiß ich nicht, spinnst du oder spinnen wir? Wie vorhin da draußen was gewimmert hat, dass wir gemeint haben, es wird jemand abgemurkst, da bist du hocken geblieben und hast uns ausgelacht. Und jetzt, wo das Mucksmäusel still ist, da tust du, als passiert wunderbar draußen. Ja. Das kann ich euch nicht erklären. Entschuldigt's bitte und schaut's mal ja nicht zum Fenster aus, wenn ich im Hof bin. Sonst kann ich ihn nämlich nimmer sehen. Ja, wen denn um Himmels Willen? Ei, jetzt habe ich aber auch was gehört. Ja, aber das hat ganz anders gelungen als wir vorhin. Gott sei Dank. Dann können wir jetzt weiterspielen. Ja. Da ist nichts passiert, das stimmt noch. Ja, aber wolltest du nicht gerade nur deswegen runtergehen in den Hof? Ja, weil ich nichts gehört habe. Aber jetzt, wo ich wieder was gehört habe, ist alles in Ordnung. Wir dürfen bloß auf keinen Fall mehr reagieren. Tja, also für mich klingt das, wie wenn ein Lausbub Versteckerl spielen tät. Siehst du hast das erraten, Gustl. Das ist nämlich ein Lausbub. Ja, und was für einer? Hm? Und der nimmer. Ja, genau nebenan. Ja, warum hast du uns denn das nicht gleich gesagt? Warum hast du uns denn so lange suchen lassen vorhin? War das wie man vorher von dem gleichen Saufratzen? Leider ja. Also weißt, dass du uns so auf dem Arm genommen hast. War die Spur am Ende ausgemacht? Hä? Nein, das war nicht ausgemacht. Ehrenwort. Den darf ich aber morgen früh meine Meinung sagen. Verlasst euch drauf. Dem sage ich es auch morgen. Morgen? Dem sage ich es heute noch. nicht gleich mit dem Huhuhuhu und den Unsinn aufhörst, dann komm ich und reiß dir bei die Oberstraße, verstanden? So, vielleicht wirkt dies. Und jetzt spielen wir weiter, meine Herren. Ihr werdet's kaum glauben, aber das hat tatsächlich gewirkt. Der Pumuckl hat nämlich große Angst um seine großen Ohren. Er zog es vor, durch das Werkstattfenster zu klettern und sich ganz still und leise in sein Bett zu legen. Und als der Meister Eder, nachdem seine Freunde weggegangen waren, nach ihm schaute, da schnarchte der Pumuckl gewaltig. Ein bisschen zu gewaltig. Darf ich, Alter? Schnarch nur. Ich merke schon, dass du noch wach bist. Also, weißt, es ist schon allerhand, dass du... Ich träume gerade von sowas Schönem. Bitte nicht wecken. Ja, aber ja nicht, dass du einfach tun kannst, was du willst. Also, erstens... Und zweitens... Tut mir leid, dass ihr Meister Eders Moralpredigt nicht hören könnt. Nun, ich glaube, dass ihr darauf auch nicht besonders neugierig seid. Strafpredigten sind nie sehr unterhaltsam. Der Meister Eder hat es auch bald aufgegeben, denn plötzlich war der Pumuckl wirklich eingeschlafen. Da ist der Meister Eder dann auch in sein Schlafzimmer gegangen. Vorher aber hat er noch die Schokolade aus der Küche geholt und hat sie weggesperrt. Und ich glaube, dass der kleine Kobold jetzt eine Zeit lang warten muss, bis er wieder ein Stück davon bekommt.